Viele Wochen hat Facebook geschwiegen und sich zu der gefälschten Meldung um den Berliner Flüchtling gar nicht geäußert. Heute, nur wenige Stunden vor Prozessbeginn, hat das Unternehmen dann einen rund 60-seitigen Schriftsatz an die Prozessbeteiligten geschickt. Das war nicht anders zu erwarten, kommentierte der Anwalt der Gegenseite Chan Cho-yoon das Manöver. Er warf Facebook daraufhin vor, die Kurzfristigkeit solle verhindern, dass er sich ordentlich einarbeiten könne. Nein, das ist keine Verzögerungstaktik, weil Facebook möchte ja, dass die Sache heute wohl stattfindet. Aber Facebook möchte nicht, dass wir uns gut vorbereiten. Die Verhandlung geriet dann, wie erwartet, zu einem teils heftigen Schlagabtausch zwischen den Parteien. Im Kern geht es darum, wie Facebook mit sogenannten Fake News umgehen muss. Im konkreten Fall Modamanis waren sich alle Beteiligten einig, dass es sich tatsächlich um eine Verleumdung handelt. Die bedauerte Facebook auch. Alle beanstandeten Fotos seien aber umgehend gelöscht worden. Der Würzburger Anwalt des Syrers bestreitet das. Noch immer sei mit technischen Tricks die Meldung zu finden, die den 19-jährigen Syrer fälschlicherweise als einen der Täter eines Brandanschlags auf einen Berliner Obdachlosen bezeichnet. Hier ist nur von Sperrungen die Rede. Und nur diejenigen, die mit einer deutschen IP-Adresse auf die Seite zugreifen, bekommen dann eine Fehlermeldung. Alle anderen Nutzer außerhalb von Deutschland oder jeder, der einen Proxy verwendet, kann weiterhin auf diese Inhalte zugreifen. Der mittlerweile 19-jährige Syrer, der im August 2015 bei einem Selfie mit Angela Merkel fotografiert wurde, hat mehrfach betont, wie belastend es für ihn ist, dass sein Foto immer wieder in Zusammenhang mit Terrorattacken und Straftaten gebracht wird. Ich habe nie Probleme gehabt, bin ich zufrieden hier. Ich habe hier Arbeit, also sie sagen, ich bin Terrorismus, das stimmt nicht. Ich wohne in Berlin und jede Person kann mit mir Kontakt. Ich kann nicht mehr jetzt auf der Straße alleine laufen, ich habe immer Angst. Eine automatische Löschung des Bildes sei nicht möglich, betonten die Facebook-Anwälte. Um jedes Bild automatisch zu identifizieren, bräuchte es so wörtlich eine Wundermaschine, aber die gäbe es derzeit noch nicht. Yoon widersprach, das automatische Erkennen von bestimmten Bildern und ihre Löschung sei schon jetzt möglich und werde bei Urheberrechtsstreiten bereits praktiziert. Vor allem möchten wir, dass Facebook solche Inhalte auch auf jede Meldung hinlöscht. Denn momentan ist es so, dass nach den Gemeinschaftsstandards Verleumdungen und Beleidigungen nicht verboten sind. Facebook weigert sich also, diese Sachen zu löschen, wenn man sie über den normalen Weg meldet. Ausführlich stritten die Parteien auch über die redaktionelle Verantwortung Facebooks. Der Richter gebrauchte dabei das Bild einer Litfaßsäule. Stellt Facebook nur eine solche Säule zur Verfügung und ist nicht dafür verantwortlich, welche Poster dort aufgehängt werden? Ähnlich sehen das die Anwälte des Konzerns. Der Gegenanwalt argumentierte, allein schon durch die Platzierung der Nachrichten durch Algorithmen greife Facebook inhaltlich ein. Einen konkreten Beschluss kündigte das Gericht nach 1,5 Stunden für Anfang März an. Bis dahin wollen die Richter alle vorgebrachten Argumente genauestens prüfen.